Einen wunderschönen guten Abend hier in der Andrea Bocelli Gedächtniskirche in Rheda-Wiedenbrück und auf dem Album der drei Lenöre. Heute haben wir eine kleine Sensation, etwas närrisches, ein sogenanntes Preview, also eine vorausschauende Hörprobe eines irgendwann kommenden Bums eines Albums. Es wird, sofern wir den Titel genehmigt bekommen, Hymen dieser Welt heißen und von diesem Album hören wir nun das erste Stück. Viel Vergnügen! Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit, Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Sind des Glückes Unterpfand. Danach lasst uns alle streben. Erblühen ganze dieses Glücks. Erblühen ganze dieses Glücks. Erblühen im Glanz dieses Glücks. Erblühen unser Vaterland. Na, das ist doch mal was, worauf man sich freuen kann. Bravo. Wirklich toll. Super. A classic and at the same time progressive.